Abschnitt 34. Aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 2. Von Fridtjof Nansen, übersetzt von Mathilde Mann. Anhang. Das wissenschaftliche Ergebnis der Expedition. Teil 5. Meteorologische Beobachtungen. Feuchtigkeit und Niederschläge. Meteorologische Beobachtungen. In meteorologischer Beziehung hat die Expedition überraschende Resultate erzielt. Temperatur. Wie bereits erwähnt, fiel nach Professor Mohns Berechnungen die Temperatur in einzelnen Nächten, in Klammern 12. bis 14. September, vermutlich bis auf minus 45 Grad Celsius. Und die Durchschnittstemperatur der Tage vom 11. bis 16. September, als wir uns ungefähr mitten im Lande oder ein wenig westlich von dem Höhenrücken befanden, betrug minus 30 Grad bis minus 34 Grad. Dies sind mindestens 20 Grad weniger, als man infolge der allgemein angenommenen Gesetze für das Fallen der Temperatur mit steigender Höhe annehmen sollte, indem man von der Durchschnittstemperatur an den nahegelegenen Küsten ausgeht. Auf die Meeresfläche reduziert, ist diese Temperatur ohne Frage die niedrigste, die auf unserer Erde im Monat September beobachtet worden ist. Eine der kältesten Durchschnittstemperaturen dieses Monats, die uns bekannt ist, ist minus 9 Grad auf Grinnellsland. In dem mittleren Teil Grönlands beträgt die kälteste Durchschnittstemperatur für den September sicher nicht viel weniger als minus 30 Grad, in Klammern also ein Unterschied von ungefähr 20 Grad. Auf die Meeresfläche reduziert, kann diese Temperatur jedenfalls nicht höher werden als minus 13 Grad. Es kann daher erscheinen, als wenn wir in Grönlands Innerem, wie Professor Mohns sich ausdrückt, den zweiten Kältepol der nördlichen Halbkugel gefunden haben. Und wahrscheinlich ist das Innere Grönlands einer der kältesten Orte auf der ganzen Erde. Bei der Temperatur verdient noch ein anderes Verhältnis Beachtung, nämlich der große Unterschied zwischen Tag und Nacht. Im Innern des Landes betrug derselbe 20 bis 25 Grad, indem wir während der kältesten Zeit der Nacht dem Anschein nach bis minus 45 Grad Celsius hatten, während die Temperatur am Tage bis auf ungefähr minus 20 Grad Celsius stieg. Ein so bedeutender Unterschied trat jedoch nur ein, als das Wetter Tag und Nacht hindurch völlig klar war. Die Meteorologen können sich schwerlich eine Vorstellung von der niedrigen Temperatur machen, die wir im Innern Grönlands fanden. Sie bildet sozusagen ein neues Phänomen. Es müssen Faktoren vorliegen, mit denen man noch nicht gerechnet hat. Ich glaube, dass die niedrige Temperatur sowie der große Unterschied zwischen der Tag- und Nachttemperatur sich am besten auf folgende Weise erklären lässt. Dass die Ausstrahlung von Schneeflächen größer ist als von Erd- oder Steinflächen, darüber sind sich mehrere Forscher einig, da sie ausfindig gemacht haben, dass die Temperatur über den ersteren des Nachts besonders bei klarem Wetter, stärker sinkt. Es kann befremdend erscheinen, dass dies der Fall ist, da wenig Grund zu der Annahme vorhanden ist, dass die weiße, glatte Schneefläche eine größere Wärmeausstrahlung geben sollte als die raue, dunkle Erdoberfläche. Es widerspricht auch der allgemeinen Erfahrung. Wie jeder norwegische Bauer wissen wird, frieren die Moore nicht zu, selbst nicht in der stärksten Kälte, sobald sie mit Schnee bedeckt sind. Er mag noch so dünn sein. Dagegen würden sie bei derselben Temperatur bis auf den Grund ausfrieren, sobald der Schnee entfernt ist. Würde die Ausstrahlung wirklich durch die Schneeschicht befördert, so müsste auch das Gefrieren dadurch befördert werden, jedenfalls wenn die Schneedecke so dünn ist, dass die geringe Wärmeleitungskraft des Schnees keine große Rolle spielen kann. Bei genauerer Erwägung muss es zweifellos erscheinen, dass die wirkliche Ausstrahlung der Erdoberfläche durch eine Schneedecke vermindert wird. Wenn es dagegen den Anschein hat, als ob sie erhöht wird, so hat dies seinen Grund in der schlechten Wärmeleitung des Schnees. In Schichten, welche gute Wärmeleiter sind, wird, selbst wenn die Ausstrahlung sehr stark ist, allmählich der Oberfläche Wärme von innen zugeführt werden, und auf diese Weise werden folglich die Ausstrahlungen einen großen Wärmeverlust für die ganze Masse verursachen, während die Wärme auf der Oberfläche selbst nicht so sehr sinkt, wie sie es notwendigerweise in Schichten tun müsste, die schlechte Wärmeleiter sind. Hier wird nämlich die Ausstrahlung im Wesentlichen nur Bedeutung für die allerobersten Schichten haben, denn da nur wenig Wärme von innen zugeführt wird, kann die Temperatur auf der Oberfläche einigermaßen ungehindert sinken, während die Temperatur ein kleines Stück unter derselben bedeutend höher ist. Der Unterschied in dieser Beziehung zwischen schlechten und guten Wärmeleitern ist derselbe wie zwischen schlechten Kleidern, die gute Wärmeleiter sind, und guten Kleidern, die schlechte Wärmeleiter sind. Die ersteren werden ihrem Träger einen größeren Wärmeverlust zuführen, während sie selber auf der Oberfläche wärmer sind. Die letzteren werden einen geringen Wärmeverlust herbeiführen, selbst aber kalt auf ihrer Oberfläche sein. Nun ist es klar, dass die alleroberste Schicht des Erdbodens entscheidend auf die Temperatur der zunächstgelegenen oder niedrigsten Luftschicht wirkt. Folglich muss, wie wir gesehen haben, bei der Wärmeausstrahlung der Erdoberfläche die Temperatur der untersten Luftschichten über dem aus schlecht wärmeleitenden Schichten bestehenden Erdboden am niedrigsten werden, wenn noch die Ausstrahlung selber hiervon möglicherweise etwas geringer ist. Wir müssen daher darauf gefasst sein, ein stärkeres Fallen der Temperatur während der Nacht über Schneefeldern zu finden, besonders bei dicken Schichten losen Schnees, als über Eisflächen und ferner stärkeres Sinken über losen Erd- und Sandschichten, die schlechte Wärmeleiter sind, als über festem Erdboden, der etwa aus Felsen oder feuchter Erde besteht. Im Zusammenhang mit dieser schlechten Wärmeleitung steht natürlich auch die Tatsache, dass diese losen Schnee- und Sandschichten eine weit geringere Masse repräsentieren als ein entsprechender Kubikinhalt Eis, Stein oder feuchter Erde. Folglich haben sie auch einen entsprechend geringeren absoluten Wärmegehalt. Der Verlust einer bestimmten Wärmemenge wird folglich ein weit bedeutenderes Fallen der Temperatur bei zum Beispiel einem Kubikfuß losen Schnees oder Sandes verursachen, als bei einem Kubikfuß Eis oder fester Felsmasse. An solchen Stellen mit losen Schichten muss selbstverständlich der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht ein auffallend großer sein. Indem auch die Sonne dort am Tage weit leichter die oben aufliegenden Schichten erwärmt, ohne dass diese den darunterliegenden Schichten allzu viel davon mitteilen. Dies stimmt überraschend mit den Beobachtungen überein, die in dieser Richtung bereits gemacht sind. Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht betrug, wie wir bereits gesehen haben, in Grönlands Innern 20 bis 25 Grad. Ein ähnliches Verhältnis, wenngleich lange nicht in so auffallendem Grade, fand die britische Polarstation über den Schneeflächen bei Fort Rae am Großen Sklavensee im März des Jahres 1883. Ferner sind die Sahara und die asiatischen Wüstenstriche wegen ihres großen Unterschiedes in Bezug auf die Tag- und Nachttemperatur bekannt, und derselbe scheint dort ebenso groß, wenn nicht größer sein zu können, als in der grönländischen Schneewüste. In dem Innern der Eiswüste müssen wohl alle Bedingungen für eine starke Abkühlung durch Ausstrahlung vorhanden sein. Nur mitten im Sommer vermögen die Sonne und der Frost eine dünne Eiskruste über dem Schnee hervorzubringen, der also eine dichtere Masse, ein besserer Wärmeleiter und ein weniger guter Wärmeausstrahler ist. Während des größten Teils des Jahres ist die Oberfläche indessen mit völlig trockenem Schnee bedeckt, der freilich vom Wind zusammengestaut, aber unter niedriger Temperatur gefallen ist. Er ist äußerst fein und folglich ein sehr schlechter Wärmeleiter. Kann nun aber diese Ausstrahlung in den kalten Weltenraum von der Schneeoberfläche ein so großes Sinken der Temperatur der niedrigsten Luftschicht während einer Sommernacht zur Folge haben? Welch eine niedrige Temperatur muss sie da erst im Winter über dieser Schneewüste hervorrufen, wenn die Sonne niedriger steht oder, weiter nordwärts, ganz verschwindet? Wir besitzen wohl kaum einen Maßstab, der uns instand setzt, auch nur annähernd zu berechnen, wie tief die Temperatur da sinken kann. Man muss folglich annehmen, dass ein großer Unterschied zwischen der Winter- und Sommertemperatur besteht. Fußnote: Dass der Schnee hier durch sein Schmelzen nicht viel dazu beitragen kann, die Sommer verhältnismäßig kalt zu machen und so bis zu einem gewissen Grad den Temperaturunterschied zwischen Sommer und Winter auszugleichen, so wie dies gewöhnlich der Fall ist, geht daraus hervor, dass das Schmelzen selbst im Hochsommer nur sehr gering ist. Ende der Fußnote. Deswegen glaube ich, dass die starke Abkühlung durch Ausstrahlung der allerobersten Schneeschichten im Wesentlichen die Ursache zu der durchschnittlich geringen Temperatur ist, die wir während unserer ganzen Wanderung durch das Innere Grönlands beobachteten. Freilich wird es der Sonne entsprechend leicht, die obersten, schlecht wärmeleitenden Schneeschichten am Tage zu erwärmen, Aber man muss bedenken, dass sie jedenfalls niemals weiter als bis höchstens zu 0 Grad gelangt. Und dann wirft die weiße Schneefläche nicht wenig von den wärmebringenden Sonnenstrahlen zurück. Ein anderer Faktor, der in sehr hohem Grade dazu beitragen muss, die Ausstrahlung zu vermehren und eine niedrige Temperatur zu schaffen, ist die dünne Luft, die sich in dieser Höhe über der Meeresoberfläche befindet. Man muss ferner bedenken, dass man bisher noch keine ähnliche ebene Fläche in einer Höhe von 2700 Meter über dem Meeresspiegel kennt. Sie ist nicht von Talsenkungen durchschnitten, in welche die durch Ausstrahlungen abgekühlte Luft herabsinken oder aus denen die warme Luft aufsteigen kann. Der Luftdruck ist außerdem derartig, dass nur wenig Luft von den Küsten zugeführt wird, indem die Winde, meistens vom Innern kommend, sich nach den Küsten hin bewegen. Die Ausstrahlung muss mit großer Leichtigkeit vor sich gehen können in dieser dünnen kalten Luft, deren relativer Feuchtigkeitsgrad freilich groß ist, dessen absolute Feuchtigkeit aber doch nur gering ist. Außerdem darf man nicht außer Acht lassen, dass wir die Luft nur bis zur Mannhöhe über der Schneeoberfläche untersuchen konnten. Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass man höher aufwärts wärmere und verhältnismäßig trockenere Luft findet, welche in einem noch höheren Grade die Ausstrahlung begünstigt. Die Luftschichten da drinne sind verhältnismäßig nur geringen Veränderungen unterworfen. Und da dort kaum zu anderen Zeiten als im Sommer ein stark aufstrebender Luftstrom stattfinden kann, der den höheren Luftschichten Feuchtigkeit zuführen kann, indem die durch die Schneefläche abgekühlten Schichten als die schwersten herabsinken, so muss man notwendigerweise erwarten, trockenere und bis zu einem gewissen Grade wärmere Luft in den höheren Luftschichten zu finden, sobald die Wärmeausstrahlungen größer sind als die Wärmezustrahlungen. Und dies ist selbstverständlich während eines großen Teils des Jahres der Fall. Noch einen dritten Faktor, der auch, wenngleich in geringerem Grad, zu dem Sinken der Temperatur auf der Oberfläche der inneren Schneewüste beitragen kann, will ich hier erwähnen. Wie ich später auseinandersetzen werde, muss meiner Meinung nach ein stetes Schmelzen auf der Unterseite der Schnee- und Eismassen dort vor sich gehen, wo sie das darunterliegende Land berührt. Fußnote: Wie bereits erwähnt, geht kein Schmelzprozess vor sich, der die Schneemassen auf der Oberfläche verringern könnte. Dies Schmelzen kann folglich auch nicht zu einer Verringerung der Temperatur durch Bindung der Wärme beitragen, da die gebundene Wärme durch den Nachtfrost wieder abgegeben wird. Ende der Fußnote. Ein solches Schmelzen bindet indessen eine Menge Wärme, die mit dem Schmelzwasser fortgeführt wird, das unter den Eismassen den Küsten zuströmt. Dass ein solches stetes Entführen von Wärme aus der unteren Schicht des Inlandseises nicht ganz ohne Einfluss auf dessen Oberflächentemperatur sein kann, ist so einleuchtend, dass es kaum einer weiteren Erklärung bedarf. Auf der einen Seite wird ja diese Wärme dem Inlandseis selber entzogen, und dies muss sich der Oberfläche in größerem oder geringerem Grade mitteilen, je nach der Dickigkeit der Eis- und Schneeschicht. Auf der anderen Seite wird sie der darunterliegenden Schicht entzogen. Mit anderen Worten, ein Teil von der inneren Wärme der Erdoberfläche, die infolge des steten Wärmeverlustes auf der Oberfläche sozusagen stets auf der Wanderung von innen nach außen begriffen ist, wird hier angehalten und verbraucht. Und die Oberfläche selber wird infolgedessen eines Teils der Wärme beraubt, die ihr von innen zugehen sollte. Nun ist freilich die Wärmeleitung durch die Eisschicht geringer und durch die zu oberst liegenden Schneeschichten noch geringer. Und der auf diese Weise verursachte Wärmeverlust sollte folglich auf der Oberfläche weniger fühlbar werden. Aber ganz ohne Rückwirkung bleibt er doch nicht. Wie hieraus zu ersehen ist, müssen alle hier hervorgehobenen Verhältnisse zusammenwirken, um eine kalte Oberfläche hervorzubringen. Und meiner Meinung nach müssen sie hinreichend sein, um die erstaunlich niedrige Temperatur dieser Schneewüste zu erklären. Fußnote: Man könnte möglicherweise auf den Gedanken kommen, dass die Verdampfung der Schneefläche auch im wesentlichen Grade zu dem Herabsetzen der Temperatur beitragen müsse. Ich bin jedoch der Ansicht, dass das Verdampfen in der kalten Temperatur verschwindend sein muss, da die Luft über der Schneefläche, wie wir nachgewiesen haben, in der Regel sehr mit Feuchtigkeit gesättigt ist und da häufig Niederschläge stattfinden. Ende der Fußnote. Feuchtigkeit und Niederschläge. In Bezug auf die Feuchtigkeit und die Niederschläge stießen wir auf Verhältnisse, wie man sie hätte kaum erwarten können. Der Feuchtigkeitsgrad der Luft war über dem größten Teil des Inlandseises überraschend hoch, indem er meistens zwischen 90 und 100% ergab. Nur in der Nähe der Westküste fanden wir unter 79%. Wir hatten aber damals einen Wind mit föhnartigem Charakter. Man kann hieraus ersehen, dass, wenn auch die absolute Feuchtigkeit der Luft infolge der niedrigen Temperatur nur gering war, doch die relative Feuchtigkeit eine sehr hohe war. Dies hatte man freilich im Grunde erwarten können, da ja alle bis an das Inlandseis dringenden Winde vom Meere herkommen und die Luft, welche sie mit sich führen, allmählich, je weiter sie gelangen, mehr und mehr abkühlten. Infolgedessen müssen auch häufig Niederschläge stattfinden. Während der 40 Tage, die unsere Eiswanderung währte, hatten wir 4 Tage Regen, 1 Tag Hagel und 11 Tage Schnee. Im Innern fiel dieser Schnee meistens in Form von feinem Frostschnee oder von Eisnadeln, die fast täglich aus einer halb undurchsichtigen Luft herabregneten, durch welche man die Sonne allerdings häufig hindurchscheinen sah und in der sich fast unaufhörlich Sonnenringe mit Nebensonnenringen bildeten. Ende von Abschnitt 34, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau im März 2025.